Aluminium. Vom Bauxit zur Folie. Auf einem Flug von Hamburg nach Düsseldorf kamen vor einiger Zeit zwei Herren miteinander ins Gespräch. Das ist eigentlich eine sehr schöne Maschine, nicht wahr? Ist ja auch aus Aluminium. In Hamburg, da fahre ich mit der U-Bahn zur Arbeit. Aber die ist lange nicht so komfortabel. Aber aus Aluminium ist sie auch. Wissen Sie, das Einzige, was mich beim Fliegen ein bisschen stört, ist, ich kriege dabei leicht so ein komisches Gefühl im Magen. Ja. Da muss ich gleich was essen. Dann gibt sich das. Schokolade ist da sehr gut. Hier, möchten Sie auch ein Stück? Oh, danke, danke. Ja, und nehmen Sie es ruhig mit dem Silberpapier, dann schmieren Sie es nicht voll. Das ist auch aus Aluminium. Was? Na, das Silberpapier. Sie haben es aber mit dem Aluminium. Ja, ich bin ja auch Aluminiumfachmann. Jochensen ist mein Name. Ich heiße Krause. Ah, ja. Ich bin bei einer Lebensversicherung. Mit Aluminium habe ich noch nie was zu tun gehabt. Oh, Sie haben täglich mit Aluminium zu tun. Wieso das denn? Na, zum Beispiel Ihre Zahnpastatube. Die ist auch aus Aluminium. Was, die auch? Ja. Dieses Flugzeug, die U-Bahn und das Schokoladensilberpapier. Alles aus Aluminium. Alles aus Aluminium. Ja, das ist ja nicht zu fassen. Es ist wirklich erstaunlich, was heute alles aus Aluminium hergestellt wird. Doch vielleicht ist noch erstaunlicher, wie man dieses Metall gewinnt. Wir wollen deshalb mit Herrn Jochensen, dem Aluminiumfachmann aus dem Flugzeug, so etwas wie eine Entdeckungsreise in das Land des Aluminiums machen. Das Erste, was uns da auffällt, Aluminium lässt sich nicht einfach als Metallklumpen aus der Erde holen. In metallischer Form kommt es in der Natur überhaupt nicht vor. Aber in Form von Sauerstoffverbindungen. Da ist Aluminium in einer ganzen Reihe von Gesteinen enthalten. Solche Gesteine werden Bauxite genannt. Und diese Bauxite sind es, die den Rohstoff für die Gewinnung von Aluminium abgeben. Aus Bauxit wird Aluminium. Wie sieht dieser Rohstoff Bauxit überhaupt aus? Und wo wird er gefunden? Das erste Mal fand man Bauxit in einem kleinen südfranzösischen Ort namens Les Baux, geschrieben B-A-U-X. Und daher hat der Bauxit seinen Namen. Inzwischen hat man in allen Erdteilen Bauxit gefunden. Die größten Vorkommen, die wir heute kennen, liegen in Australien und Afrika. In Deutschland gibt es keinen Bauxit. Wir müssen unseren Bauxit also einführen. Zurzeit ist Jugoslawien unser Hauptlieferant. Wir haben hier ein Stück Bauxit vor uns auf dem Tisch liegen. Es sieht aus wie ein großes, rostrotes Stück Koks. Rostrot ist es, weil es viel von dem rötlichen Eisenoxid enthält. Außerdem enthält es noch eine Reihe anderer Stoffe, die uns jetzt aber nicht interessieren sollen. Wichtig für uns allein ist, der Bauxit enthält Aluminiumoxid. Aus ihm machen wir unser Aluminium. Wenn man dieses rotbraune, bröckelige Gestein so in der Hand hält, kann man sich schwer vorstellen, wie daraus ein helles, silberglänzendes Metall werden soll. Dass das aber zu machen ist, das beweisen... Flugzeuge. Eisenbahnwagen, Kochtöpfe, Zahnpastatuben und unzählige andere Gegenstände unseres täglichen Lebens, wie zum Beispiel das sogenannte Silberpapier. Die Aluminiumfolie, in der Schokolade verpackt wird. Verfolgen wir doch einmal den Werdegang einer solchen Aluminiumfolie, angefangen beim Bauxit. Dazu müssen wir wissen, dass Aluminium in zwei völlig voneinander getrennten Vorgängen gewonnen wird. Sogar in zwei verschiedenen Werken, die nichts miteinander zu tun haben. Im ersten Werk wird aus Bauxit Aluminiumoxid gewonnen. Aus Bauxit wird Aluminiumoxid. Und dann gewinnt man aus dem Aluminiumoxid in einem anderen Werk das reine Metall. Aus Aluminiumoxid wird Aluminium. Also nochmal, was so schön war. Aus Bauxit wird Aluminiumoxid. Aus Aluminiumoxid wird Aluminium. Zunächst also die erste Stufe der Aluminiumgewinnung. Aus Bauxit wird Aluminiumoxid. Es gibt noch ein anderes Wort für Aluminiumoxid, das wir alle kennen. Tonerde. Aluminiumoxid ist Tonerde. In einer Tonerdefabrik haben wir uns angesehen, auf welche Weise der Bauxit zu Tonerde verarbeitet wird. Unser Rundgang begann bei den Kugelmühlen, in denen der bröckelige Bauxit zu feinem Pulver vermahlen wird. Ein Ingenieur begleitete uns. Also hier halten wir uns besser nicht lange auf. Man versteht hier sein eigenes Wort nicht bei dem Fracht. Gehen wir gleich rüber zu den Druckbehältern. Also der gemahlene Bauxit kommt in diese Druckbehälter. Zusätzlich wird Natronlauge reingepumpt. Dieses Gemisch bringen wir dann unter Druck auf hohe Temperatur. So erreichen wir, dass sich das Aluminiumoxid auflöst, das ja drin im Bauxit steckt. Und zwar bildet sich eine chemische Verbindung, die wir Natriumaluminat nennen. Gleichzeitig erreichen wir, dass alle anderen Stoffe im Bodensatz bleiben. Nur das Natriumaluminat leiten wir dann aus dem Druckbehälter in mehrere riesige Laugenbehälter. Was da dann weiter mit passiert, das zeige ich Ihnen da drüben. Ein paar hundert Meter weiter stand eine große Halle, ungefähr so groß wie ein, sagen wir, siebenstöckiger Wohnblock. Darin waren die mächtigen Laugenbehälter untergebracht. Mit einem Fahrstuhl fuhren wir bis unters Dach hinauf. Von da oben konnten wir nun in die Behälter hineinsehen. Eine schmutzig-gelbe, schäumende Lauge brodelte darin. Hier haben wir also die Lauge wieder vor uns. Sie sehen, sie brodelt wie kochende Suppe im Topf. Aber dieses Brodeln kommt nicht daher, dass die Lauge kocht. So hoch ist die Temperatur nicht. Die Lauge brodelt deshalb, weil von unten Druckluft eingepresst wird. Das hält die Flüssigkeit in Bewegung. Unter diesen Bedingungen nun, also bei einer bestimmten Temperatur und unter ständiger Bewegung, zersetzt sich die Lauge. Es entsteht Aluminiumhydroxid. Als der Ingenieur uns eine Handvoll Aluminiumhydroxid zeigte, waren wir überrascht. Es war weiß wie Schnee und fast ebenso feucht. Entzieht man ihm die Feuchtigkeit, dann erhält man Aluminiumoxid. Das ist dann ein trockenes, weißes Pulver, das keine Feuchtigkeit aus der Luft mehr annimmt. Es ist der Rohstoff für die Gewinnung des reinen Metalls. Das also steckt alles in dem kurzen Satz. Aus Bauxit wird Aluminiumoxid. Verfolgen wir die einzelnen Stufen bis hierher noch einmal kurz. Der Bauxit wird vermahlen. Natronlauge vermischt und unter Druck auf hohe Temperatur gebracht. Es entsteht Natriumaluminat. Das Natriumaluminat wird abgekühlt und ausgerührt. Auf diese Weise gewinnt man das Aluminiumhydroxid, aus dem schließlich durch Trocknen Aluminiumoxid wird. Denn aus Bauxit wird Aluminiumoxid. Unser Schokoladensilberpapier besteht zu diesem Zeitpunkt also gewissermaßen aus einem weißen Pulver. Aus einem Pulver, aus dem man auch feuerfeste Keramiktöpfe für die Küche machen kann. So, noch ein paar Butterflocken. Dass das Porzellan die Hitze aushält. Das ist kein Porzellan. Das ist Keramik, die ist feuerfest. Was essen wir denn heute zum Grießauflauf? Oh, ich weiß, Brombeeren. Ich weiß gar nicht, ob ich noch welche habe. Aber ich... Sie liegen unten in der Kühltruhe, in Alufolie. Ja? Na komm, dann suchen wir mal. Dass Auflaufform und Aluminiumfolie aus dem gleichen Rohstoff hergestellt sind, wer denkt schon daran? Und was direkt komisch ist, theoretisch könnte man aus der Auflaufform die Aluminiumfolie machen. Wie? Das wollen wir nun erfahren in der zweiten Stufe der Herstellung von Aluminium. Aus Aluminiumoxid wird Aluminium. Aluminiumoxid ist Aluminium verbunden mit Sauerstoff. Will ich das reine Aluminium gewinnen, muss ich das Aluminiumoxid in seine beiden Bestandteile Aluminium und Sauerstoff zerlegen. Das ist beispielsweise möglich, wenn man das Aluminiumoxid auflöst und Strom hindurchschickt. Dann trennen sich unter der Wirkung des Stromes Aluminium und Sauerstoff voneinander. Diesen Vorgang nennen wir Elektrolyse. In einer Aluminiumhütte haben Sie uns eine solche Elektrolyse gezeigt. Herr Jochimsen brachte uns in eine Halle, in der viele Elektrolyseöfen nebeneinander in zwei langen Reihen aufgestellt waren. Das hier sind die Elektrolyseöfen. Eiserne Wannen, von denen jede ungefähr so groß ist wie 6 Badewannen zusammen. Die Wannen, die Sie hier sehen, sind in den Fußboden eingelassen. Der obere Rand schließt mit dem Fußboden ab. Die Wände der Wannen und der Boden sind mit Kohlenstoff ausgefüttert. Das können Sie jetzt nicht sehen, weil die Wannen alle mit glühender Schmelze angefüllt sind. Die Schmelze besteht aus Kryolit und Aluminiumoxid. Das Aluminiumoxid ist sozusagen in dem geschmolzenen Kryolit gelöst. Kryolit. Nur wenn Sie das auch noch wissen wollen, das ist ein leicht schmelzbares Mineral, das aus Natrium, Aluminium und Fluor besteht. Sie sehen, dass von oben Kohleblöcke in die Wannen hineinragen. Und nun ist beides, die Wanne unten und die Kohleblöcke oben, an Stromschienen angeschlossen. Das Kohlenstofffutter in der Wanne bildet den negativen Pol. Die Kohleblöcke oben sind der positive Pol. Schickt man nun Strom in die Anlage, wird das Aluminiumoxid zerlegt. Der Sauerstoff entweicht, und zwar hier oben an den Kohleblöcken. Und unten am Boden der Wanne setzt sich das reine Aluminium ab. Und zwar in geschmolzenem Zustand. Wir brauchen es nur abzusaugen und in die Gießerei zu fahren, wo es dann zu großen Blöcken gegossen wird. Nach diesem Prinzip der Schmelzflusselektrolyse wird das Metall heute in allen Aluminiumhütten der Welt gewonnen. Allerdings erst seit rund 80 Jahren. Die Elektrolyse verschlingt nämlich ungeheure Mengen Strom. Und solange man auf den Batteriestrom angewiesen war, kam eine industrielle Aluminiumgewinnung durch Elektrolyse überhaupt nicht in Frage. Man versuchte damals, das Aluminium auf andere Weise zu gewinnen, denn dass das Metall eine Zukunft haben würde, haben seine Entdecker vorhergesehen. In einem Lexikon, das heute rund 80 Jahre alt ist, haben wir über Aluminium unter anderem dies gelesen. Und da die eigentümlichen Eigenschaften des neuen Metalls für dasselbe eine große Zukunft ahnen ließen, so erhielt der Ingenieur De Ville vom Kaiser Napoleon III. Die Mittel zu großartigen Versuchen. In Javel bei Paris wurde 1855 die fabrikmäßige Darstellung des Aluminiums unternommen. Und noch im selben Jahr erschienen die ersten Barren des Silbers aus Lehm auf der Pariser Weltausstellung. Sind nun auch die an das Aluminium geknüpften Erwartungen bei weitem nicht in Erfüllung gegangen, so hat es sich doch eine gewisse feste Stellung in der Technik errungen und wird auf wirkliche Handelswaren verarbeitet. Inzwischen hat das Aluminium aber weit mehr als nur eine gewisse Stellung eingenommen. Heute ist es überall in der Welt das meistverwendete Leichtmetall. Im Verkehrswesen, zum Beispiel im Hafen. So, meine Damen und Herren, und nun einer der Höhepunkte unserer Hafenrundfahrt. Vor uns der Containerterminal, wie man so schön auf Deutsch sagt, ne? Dies ist der Kai für die Containerschiffe. Da sehen Sie auch schon die riesigen Aluminiumschachteln, die Container. Sie ermöglichen einen Transport von Waren sozusagen von Haus zu Haus. Oder im Baugewerbe, zum Beispiel auf einer Neubaustelle. Bernie, schafft jetzt die Fensterrahmen ran. Wir sind soweit. Alles gut. Ich gebe sie dir mit dem Kran rüber. Ach, Quatsch, Kran. Klemm dir die Dinger unter den Arm. Die wiegen doch nichts. Das ist doch Aluminium. Oder im Geldwesen, zum Beispiel an einem Kiosk in Italien. Die hier, prego, Signora. La cartolina postale? Sì, sì. 100 lire. 100 ist doch 100, nicht? Hier, prego. Grazie. Also sogar Münzen gibt's aus Aluminium. Denn Aluminium ist ein Metall, das sich ebenso gut pressen wie gießen, walzen und prägen lässt. Man kann Rohre und Draht daraus ziehen, man kann Bänder, Bleche und hauchdünne Folien daraus walzen. Wie ist es eigentlich möglich, dass sich aus einem Metall so viele verschiedenartige Dinge machen lassen? Ja, das liegt an den Zusätzen. Die Eigenschaften des Aluminiums lassen sich nämlich durch geringe Zusätze anderer Elemente entscheidend beeinflussen. Das nennen wir dann eine Legierung. Für den Flugzeugbau werden zum Beispiel bestimmte Aluminiumlegierungen verwendet. Aluminiumfolien dagegen werden in der Regel aus reinem Aluminium hergestellt. Bleiben wir noch bei der Aluminiumfolie, wie sie für die Schokolade verwendet wird. Wir wissen inzwischen, wie man Aluminium gewinnt. Aber wie wird es verarbeitet? In einem großen Walzwerk hat Herr Jochimsen uns gezeigt, was mit den riesigen Aluminiumblöcken geschieht, wenn sie aus der Gießerei kommen. Diese Aluminiumblöcke, die wir hier herunterwalzen, die wiegen pro Stück so an die 15 Tonnen. Und Sie haben ja gesehen, wie groß sie sind. Mit einer dicken, großen Matratze könnte man sie vielleicht vergleichen. Diese Blöcke werden nun einzeln auf eine bestimmte Temperatur vorgewärmt. Am unteren Ende dieser Warmwalzstraße werden sie dann aufgelegt und über Rollen zur Walze transportiert. An der Walze angekommen, rollt dann so ein Block das erste Mal unter der Walze durch, kommt auf der anderen Seite schon viel flacher und länger wieder heraus, dann wird er rückwärts wieder zur Walze gerollt, geht dann wieder drunter durch und so geht das hin und her, bis der Block zu einem langen, dünnen Blech geworden ist. So, Sie werden es jetzt sehen. Da kommt ein Block, da rollt dann die Walze heran, einmal durch und zurück und wieder hin und zurück und nochmal hin und zurück. Fertig. Das Blech rollt ab und wird da hinten zu einer riesigen Rolle aufgespult. Ja, das ist eigentlich alles. Das ist fast alles, muss man sagen. Denn in dem Walzwerk wird der Block zwar zu Blech, nicht aber zu Folien heruntergewalzt. Das geschieht in kleineren Betrieben, die aus dem Blech schließlich jene hauchdünnen Folien machen, die wir von der Schokoladenverpackung her kennen. Doch wer denkt schon beim Auspacken einer Tafel Schokolade daran, wie dieses Silberpapier entstanden ist? Wer denkt dabei überhaupt an Aluminium? Oder gar an seinen Rohstoff Bauxit. Fassen wir zum Schluss noch einmal zusammen. Stufe 1. Aus Bauxit wird Aluminiumoxid. Der Bauxit wird vermahlen. Mit Natronlauge vermischt. Und unter Druck auf hohe Temperatur gebracht. Es entsteht Natriumaluminat. Das abgekühlt und ausgerührt wird. Wir gewinnen so Aluminiumhydroxid und daraus schließlich Aluminiumoxid. Stufe 2. Aus Aluminiumoxid wird Aluminium. Durch Elektrolyse wird das Aluminiumoxid in seine beiden Bestandteile Aluminium und Sauerstoff zerlegt. Das ist das Prinzip, nach dem das Metall heute in allen Aluminiumhütten der Welt gewonnen wird. Als 1855 auf der Pariser Weltausstellung das erste Aluminium ausgestellt wurde, kostete ein Kilogramm noch 2000 Mark. Heute kostet ein Kilogramm Aluminium noch nicht einmal 2,50 Mark.